1. Susanne war immer besser in der Schule als ich. 2. Die Berge im Himalaya sind viel höher als diejenigen in der Schweiz. 3. Wann hast du die nächsten Prüfungen? 4. Komm ein bisschen näher. 5. Der Sommer ist kälter als letztes Jahr.